Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are in 1 Peter 4 and verse 1 in the Passion. Wir sind bei 1. Petrus 4, Vers 1 in der Passion. Look what Peter says. Schau, was Petrus sagt. Since Christ, though innocent, suffered in his flesh for you, da Christus, obwohl er unschuldig war, in seinem Fleisch für euch gelitten hat, now you also must be a prepared soldier, having the same mindset. Müsst auch ihr wie ein Soldat bereit sein und dieselbe Gesinnung haben. For whoever has died in his body is done with sin. Denn wer in seinem Leib gestorben ist, hat mit der Sünde abgeschlossen. What is Peter talking about? Wovon spricht Petrus? I mean, is he talking about actually having physically, literally died? Meint er damit, dass er physisch tatsächlich gestorben ist? That wouldn't make any sense, because if you actually die, of course you don't sin. Dead people don't sin. Das würde keinen Sinn ergeben, denn wenn du tatsächlich gestorben bist, sündigst du natürlich nicht. Tote Menschen sündigen nicht. Then the other reason why this doesn't make sense is also this. Der andere Grund, warum das keinen Sinn ergibt, ist folgendes. He says we should have the same mindset to be willing to suffer, and then he says those who died don't sin. I mean, if you died, you don't have to have the mindset to suffer for Jesus. Er sagt, wir sollten die gleiche Einstellung haben, um bereit zu sein zu leiden. Dann sagt er, dass diejenigen, die gestorben sind, nicht sündigen. Wenn du tot bist, brauchst du nicht die Einstellung, für Jesus leiden zu müssen. So here I do not believe the Passion did a good job translating this. Ich denke nicht, dass die Passion hier gut übersetzt hat. The Greek word that is used here is the word flesh. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist das Wort Fleisch. And I have done a study on that word. Ich habe dieses Wort studiert. And it's interesting, the word is used very interchangeably depending on the context. Und es ist interessant, dass das Wort je nach Kontext sehr unterschiedlich verwendet wird. And this is one mistake that Christians have made. Da liegt ein Fehler, den die Christen gemacht haben. The mistake that Christians make, the moment they talk about the flesh, they always think they know what it is. Folgende Fehler machen Christen. In dem Moment, in dem sie über das Fleisch sprechen, denken sie immer, sie wissen, was gemeint ist. But of course we know that this is not how it is. Wir wissen, dass es nicht so ist. And I will explain to you why. Ich erkläre dir warum. Because the word is used interchangeably, it can mean many different things depending on its context. Weil dieses Wort unterschiedlich angewendet werden kann, hat es je nach Kontext verschiedene Bedeutungen. You know, some people when you say you walk in the flesh, they automatically think it's the sinful nature. Wenn du davon sprichst, im Fleisch zu wandeln, denken manche Menschen automatisch, dass es sich um die sündige Natur handelt. Which it cannot be. Was nicht der Fall sein kann. Because Paul is teaching in many different epistles a clear truth. Denn Paulus lehrt in vielen verschiedenen Briefen eine klare Wahrheit. We have died to our sinful nature. Our sinful nature is dead. Wir sind unserer sündigen Natur gestorben. Unsere sündige Natur ist tot. So you cannot walk in the flesh, meaning the sinful nature, if you don't have a sinful nature anymore. Du kannst nicht im Fleisch wandeln, also in der sündigen Natur, wenn du keine sündige Natur mehr hast. And the mistake is that people haven't really studied carefully the Bible, what that could mean. Der Fehler ist, dass die Menschen nicht wirklich sorgfältig in der Bibel studieren, was das bedeuten könnte. Now, there are moments where the word flesh is translated and it does mean sinful nature. Es gibt Stellen, in denen das Wort Fleisch mit sündiger Natur übersetzt wird. But the Bible also says that Jesus came in the flesh. That would have meant that Jesus would have come in sinful nature. That's what it always means. Die Bibel sagt aber auch, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, was bedeuten würde, dass Jesus in sündige Natur gekommen wäre, wenn es immer nur diese eine Bedeutung hätte. See? Schau! Jesus simply came in a human body. Jesus kam einfach in einem menschlichen Körper. And that's what flesh meant in that context. Und das ist es, was Fleisch in diesem Zusammenhang bedeutet. So now, remember, every time you read flesh in your Bible, be very careful not to think you know automatically what it means. Denk daran, jedes Mal, wenn du in deiner Bibel Fleisch liest, sei vorsichtig und denk nicht automatisch, du wüsstest, was es bedeutet. Because we've said that to each other, ah, he's just walking in the flesh. Denn wir sagen uns gegenseitig, ah, er wandelt nur im Fleisch. And then we don't even know what that really means. Und wissen nicht einmal, was das wirklich bedeutet. Now, let's go back to verse 1. Gehen wir nun zurück zu Vers 1. Since Christ, the innocent, suffered in his flesh for you, da Christus, obwohl er unschuldig war, in seinem Fleisch für euch gelitten hat, Here it's very, very clear. The flesh simply meant his human body. Hier ist es sehr, sehr eindeutig, dass mit Fleisch einfach sein menschlicher Körper gemeint ist. Remember the whole context. Erinnere dich an den gesamten Kontext. If you think that Peter never wrote chapters and verses. Wenn du davon ausgehst, dass Petrus nie Kapitel und Verse geschrieben hat. He was talking in the context in the verses before in chapter 3 about Jesus dying for us on the cross and suffering for us. Dann sprach er in den Versen zuvor in Kapitel 3 über Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, für uns gelitten hat. He carried our sins away. Er hat unsere Sünden getragen. So now he's summing this whole thing up and coming back to his thought. Jetzt fasst er diese ganze Sache zusammen und kommt auf seinen Gedanken zurück. So Jesus suffered physically for you through his scourging, through the crown of thorns, through being beaten and spat about and his beard plucked out. Jesus hat also körperlich für dich gelitten durch seine Geißelung, durch die Dornenkrone, dadurch, dass er geschlagen und bespuckt wurde und sich den Bart ausreißen ließ. In the Old Testament, the prophet said part of the crucifixion was they did the beard and just ripped it off him. Im Alten Testament sagte der Prophet, dass ein Teil der Kreuzigung darin bestand, dass sie seinen Bart nahmen und ihn einfach abrissen. You know, I don't think we have a real idea. We think Jesus was there, they just made him suffer, put the crown, nailed him to the cross and that was it. Ich denke, wir haben keine richtige Vorstellung davon. Wir denken, Jesus war da, sie ließen ihn einfach leiden, setzten ihm die Krone auf, nagelten ihn ans Kreuz und das war's. But Peter was there. He watched it. They tortured him. Jesus was actually tortured. Aber Petrus war da. Er hat es beobachtet. Sie folterten ihn. Jesus wurde tatsächlich gefoltert. If you read everything that the prophets say, plus the historic stories, you will find out Jesus really suffered in the flesh. I mean, he actually was tortured. Wenn du alles liest, was die Propheten sagen, plus die historischen Geschichten, wirst du herausfinden, dass Jesus wirklich leibhaftig gelitten hat, körperlich. Ich meine, er wurde tatsächlich gefoltert. And remember, denk daran. I'm sure, that's my own personal belief, one of the reasons why Peter keeps emphasizing this. Ich bin sicher, das ist meine persönliche Überzeugung, einer der Gründe, warum Petrus dies immer wieder betont, ist, is because when he saw Jesus suffering, he ran away. He did not want to suffer. Dass er, als er Jesus leiden sah, davonlief. Er wollte nicht leiden. And now he suddenly says, no, we have to suffer too. Jetzt sagt er plötzlich, nein, wir müssen auch leiden. Tomorrow we will continue. Morgen machen wir weiter.